Wir starten heute eine neue Predigtreihe, wo wir uns einige Stellen im Johannesevangelium anschauen. Und da haben wir heute im Kapitel 1 die ersten 5 Verse. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Und Herr Jesus Christus, wir brauchen das, dass wir wirklich von dir hören. Und so möchte ich jetzt bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist wirklich zu uns sprichst, in unsere persönliche Situation hinein. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du uns die Bibel, dein Wort geschenkt hast. Und so möchte ich dich bitten, dass du mit großer Freude Einzug hältst in unserem Leben, in unserem Alltag, zu deiner Ehre. Amen. So, ich freue mich selber auf diese Predigtreihe durch das Johannesevangelium. Heute Morgen in dieser Stelle, da sehen wir zwei ganz besonders wichtige Punkte. Und zwar lernen wir etwas über Gott selber, wie Gott ist in seinem Innersten, in seinem Charakter. Und zwar der erste Hauptpunkt wird sein, dass Gott in sich selber voller herzlicher, begeisternder, fröhlicher Liebe ist. Gott ist wirklich in seinem Innersten, tief innen drin, voller herzlicher, begeisternder, herzlicher Liebe. Und der zweite Hauptpunkt ist, dass Gott ein kreativer Schöpfer ist, der seine Freude und Liebe multipliziert. Das heißt, es bleibt nicht nur bei ihm selber, sondern es fließt richtig förmlich über, der seine Liebe und Freude multipliziert. Das sind die zwei Hauptpunkte. Zunächst mal Vers 1 und 2. Ich weiß, wenn man das liest, dann kann man denken, das ist aber fast ein bisschen philosophisch oder klingt ein bisschen kompliziert. Ich lese mal die ersten zwei Verse nochmals. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Etwas, was mir selber hilft, ist, wenn ich dann ein bisschen weiter schaue, und zwar im Vers 14, da wird erklärt, was eigentlich dieses Wort ist. Da heißt es dann, wenn er weiter runterspringt, Kapitel 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das heißt, wir können hier in den Versen 1 und 2 für das Wort können wir Jesus einsetzen. Und da muss ich sagen, da fällt es mir wesentlich leichter, die Stelle zu verstehen. Ich lese es jetzt mal nochmals, indem ich das Wort mit dem Wort Jesus ersetze, Verse 1 und 2. Dann heißt es, am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Als wir im Urlaub waren in den USA, da waren wir auch in Mississippi kurz gewesen, bei einer Gemeinde, wo Elisabeth und ich früher mal ein Jahr lang Mitglied waren. Und ich habe da gesprochen und dann haben danach einige so mit mir geredet. Und dann kam unter anderem so die Frage, was ist denn so was besonders Wichtiges, was dir so aufgefallen ist jetzt in deiner Arbeit in Deutschland, hier in München. Und dann habe ich gesagt, ein besonders wichtiger Punkt ist, dass es so entscheidend ist, auch in Gesprächen, persönlichen Gesprächen, immer wieder auch auf Jesus Christus sprechen zu kommen. Wirklich auch den Namen Jesus Christus. Man kann über alles mögliche Geistliche sprechen und philosophieren, aber es ist extrem wichtig, dass man irgendwann die Kurve kriegt und wirklich es geht konkret um Jesus Christus Und in seinem Namen, er, der lebendige Gott, ist wirklich auch Macht und Kraft. Und es ist ganz entscheidend, dass wir nicht nur so ganz allgemein, abstrakt, geistlich oder philosophisch reden, sondern es ganz konkret um Jesus Christus geht. Und ein Grund, warum dieser Jesus Christus so wichtig ist, sehen wir hier im Vers 3, da heißt es, durch ihn, Jesus, ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Wisst ihr, was jetzt eine tolle Aufgabe wäre, wenn wir jetzt einfach mal durch die Reihen hier gehen würden und jeder dürfte sagen, irgendetwas, was er in den Sommerferien sehen durfte, was einfach in der Schöpfung, in der Natur wirklich wunderschön ist. Egal, ob es jetzt das Starnberger See ist oder ob es in Asien ist oder in den USA oder wo auch immer. Das wäre toll, vielleicht so einen kleinen Videofilm zu haben, wo man so die besten Ausschnitte ganz kurz sehen könnte. So die besten, schönsten Szenen der Natur. Und wenn wir das alles sehen würden, dann müssten wir sagen und hinstehen und sagen, Jesus Christus ist derjenige, der all das erschaffen hat. Das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, über diesen Jesus Christus zu sprechen, weil die Bibel ganz klar sagt, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und wir wissen von anderen Bibelversen, dass natürlich auch Gott der Vater involviert war, auch der Heilige Geist. Aber Jesus Christus war wirklich auch ganz zentral involviert in der Schöpfung, die wir draußen sehen und genießen. Und ich glaube, es ist so leicht für uns, das zu vergessen. Wenn du rausgehst und dich freust über die schönen Bäume, jede Blume, jeder Baum, jeder Berg, jeder See ist ein Hinweis darauf, dass es Jesus Christus gibt und dass Jesus Christus dich liebt. Und dann heißt es hier im Vers 4, in ihm, das heißt in Jesus Christus war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. In Jesus Christus, sagt die Bibel, findest du das echte, das wahre, das erfüllte, das ewige Leben. Und nicht nur das Leben, sondern dieses Leben war das Licht der Menschen. Ich lese euch mal die Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6 im Neuen Testament. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Durch diesen Jesus Christus hast du das Leben, wenn du atmest, und Gott sei Dank atmest du, sonst wärst du nicht am Leben. Jeder Atemzug ist letzten Endes ein Geschenk von Jesus Christus. Wenn Jesus Christus das wegnimmt, dann sind du und ich tot. Jesus Christus schenkt dir und mir das Leben. Und dann heißt es hier, und durch den auch wir das Leben haben. Oder eine noch bessere Übersetzung ist, und durch den auch wir leben. Durch Jesus Christus Leben haben. Und dann schaut euch mal den Vers 5 an. Das Licht Jesus Christus leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich weiß, es ist viel leichter, Angst zu haben, wenn es dunkel ist. Mir ging es als Kind so, liebe Kinder, dass ich des Abends in meinem Bett so haben wollte, dass meine Eltern auf dem Gang das Licht anhatten und die Tür so einen kleinen Spalt aufgelassen haben. Das hat mir geholfen, in der Finsternis der Nacht schlafen zu können. Wenn es ganz dunkel war, war es für mich wirklich schwierig gewesen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst oder irgendwann sagst, ich lasse mich auf diesen Jesus Christus ein, ich möchte ihn erleben, ob es den tatsächlich gibt, dann prophezei ich dir, dass du in Jesus Christus letzten Endes keine Angst mehr haben musst, beziehungsweise wenn Ängste kommen, kannst du sie bei Jesus Christus abgeben und einen Frieden erleben, der unbezahlbar ist. Als wir in den USA waren, gab es etwas ganz Besonderes am 21. August. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was am 21. August war. In den USA, so schien es, wusste das jeder. In Europa, ich wusste nicht viel davon. Da gab es eine sogenannte Solar Eclipse, eine totale Sonnenfinsternis. Die gibt es nur, also ganz, ganz selten. Und auf jeden Fall, da gab es so einen Zug, so ungefähr, glaube ich, von Oregon quer durch bis South Carolina, wo man praktisch in so einem schmalen Streifen konnte man die hundertprozentige Sonnenfinsternis erleben. Und es war so eine große Sache, dass ich glaube, Millionen von Menschen dorthin gereist sind, um genau in den Städten und Orten zu sein, wo es eine totale Sonnenfinsternis gab. Und ja, Elisabeth und ich, wir haben uns jetzt nicht ganz so anstecken lassen von dem Hype. Wir haben gedacht, wir waren da in Georgia gewesen und das war, uns wurde gesagt, so ungefähr 97-98%. Wir haben gedacht, naja, das ist ja auch relativ hoch, das ist schon ganz gut. Aber was wir dann gelernt haben, ist, 97-98% reichen nicht aus. Es wird ein bisschen dunkel, aber im Grunde genommen ist noch immer ziemlich hell. Und was wir gelernt haben, ist, du musst wirklich dort sein, wo es 100%ig ist. Wisst ihr, warum das so ist? Das ist so, weil wenn nur noch 1% des Lichtes da ist, der Sonne, das heißt, wenn die Sonnenfinsternis nur 99% stark ist, 1% des Lichtes ist so stark, dass es die Finsternis vertreibt. So ist es mit Jesus Christus. Ein bisschen von Jesus Christus, seiner Liebe und seiner Gnade, Jesus als das Licht der Welt, und die Finsternis wird vertrieben. Ich weiß nicht, ob jemand die Bilder danach gesehen hat, aber es war dann ganz spannend. Ich habe mir es auch im Internet und bei Freunden angeschaut. Aber liebe Kinder, das möchte ich euch auch sagen, für die Kinder, die jetzt hier sind. Ein bisschen Licht vertreibt wirklich die Finsternis. Das führt uns zu den zwei Hauptpunkten heute Morgen, dass dieser Text uns einen Einblick in Gott selber schenkt, wie er ist. Und der erste Hauptpunkt habe ich vorhin gesagt, er ist wirklich ein Gott voller herzlich begeisternder, fröhlicher Liebe. Im Vers 1 und 2, da heißt es hier, Jesus war bei Gott, oder das Wort war bei Gott, Jesus war bei Gott und das Wort war Gott, beziehungsweise Jesus war Gott. Und ich weiß, es klingt zunächst mal ein bisschen kompliziert, aber was da ausgesagt wird, ist eigentlich was ganz Einfaches. Und zwar, hier wird gesprochen von der Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist das, was wir durch und durch in der Bibel sehen. Und es zunächst mal klingt es kompliziert, aber es ist etwas, wie Gott uns sich selber beschreibt, dass er drei Personen ist, Gott der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, aber trotzdem ist er ein Gott. Und Gott in seinem Innersten, in seinem Charakter ist jemand, der in sich selber Beziehungen hat, ganz tiefe Beziehungen und auch Kommunikation miteinander spricht. Und das Großartige ist natürlich, dass Gott sich in sich selber auch super versteht, wirklich perfektes Verständnis füreinander da ist. Und diese Beziehungen, die Gott in sich selber hat, die sind von so einer Liebe geprägt, von so einer Begeisterung, Herzlichkeit. Da können wir nur ein kleines bisschen davon schmecken und ahnen. Wir sehen das im Vers 18 im Kapitel 1, da können wir so ein bisschen das erahnen. Da heißt es im Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Und an der Seite des Vaters sitzt. Jesus Christus, der Sohn, sitzt an der Seite des Vaters. Wörtlich heißt es anders. Wörtlich heißt es eigentlich hier, der Sohn Jesus Christus, der an der Brust des Vaters liegt. Und ist jetzt nicht körperlich gemeint, sondern geistlich. Aber lass uns mal überlegen im menschlichen Sinne, wer darf an deiner Brust liegen? Wer darf an meiner Brust liegen? Das ist etwas sehr Intimes, sehr Vertrautes. Meine Elisabeth, meine Ehefrau darf das und unsere beiden Töchter. Und so wird es hier beschrieben, das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus liegt an der Brust des Vaters. Wie gesagt, nicht körperlich jetzt gemeint, sondern geistlich. Da ist so ein Verständnis, so eine Herzlichkeit, so eine Vertrautheit, so eine intime Liebe da in Gott selber. Und wir wissen aus Johannes 17, als Jesus Christus betet für die Nachfolger von ihm selber, da betet er, damit sie, die Christen, die Nachfolger von Jesus, damit sie eins sind wie wir. Wir heißt Vater, Sohn Jesus Christus und Heiliger Geist. Und das ist doch auch, wenn du und ich mal jetzt ganz ehrlich sind, das ist genau das, was du und ich uns wünschen. Tiefe Beziehungen voller Liebe und Vertrautheit und perfekter Kommunikation, wo man sich nicht missversteht, wo man wirklich eins ist. Und ein Ausdruck dessen ist letzten Endes auch in der Ehe dann die Sexualität, wirklich miteinander so eins zu sein, auch körperlich zu verschmelzen. Überleg dir mal, was die Zeiten sind oder waren, in denen du dich am meisten verstanden und geliebt gefühlt hast. Die Zeiten, in denen du wirklich sagen kannst, wow, das waren so richtig tolle, grandiose, wertvolle Zeiten, wo du dich am meisten verstanden und auch geliebt gefühlt hast. Und dann nimm das x tausendmal, x Milliardenmal, multipliziere das und dann hast du ein bisschen von dem an Vorahnung, wie sehr Gott sich in sich selber versteht, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und mit welcher Freude und Begeisterung und Herzlichkeit Gott in sich selber liebt. Wir sagen oft, Gott ist die Liebe. Das ist das, was die Bibel sagt. Gott in sich selber hat eine grandiose Liebe. Und das ist ein Grund, warum du und ich so gerne uns nach Beziehung sehnen, wirklich nach Einheit. Jemand, der die gleichen Ziele, Vorstellungen, Wünsche hat, Begeisterungen, aber dann auch wirklich eine Einheit zu haben, wirklich auch letzten Endes miteinander zu verschmelzen. Wir hatten in unserem Urlaub ein Treffen, meine Frau ist aus USA, mit einigen Verwandten. Ein paar von den Verwandten hatte ich noch gar nie gesehen in Alabama. Und da ist uns Folgendes passiert. Das ist ein junger Mann, der ist vielleicht so 30, und der ist etwas behindert, aber ist so ein wertvoller Mensch, der Jared. Und eine andere Verwandte, die Gail, hat zu mir gesagt, weißt du, ihr Mann, der Paul, der schon gestorben ist, der hat zu ihr immer gesagt, wenn du down bist, das heißt, wenn du mal niedergeschlagen bist, dann musst du nur eine Zeit lang mit dem Jared verbringen. Der Jared hat in sich so eine Freude, so eine Liebe, so eine Herzlichkeit. Das ist übrigens etwas, was ich immer wieder erlebt habe bei behinderten Menschen, dass Gott ihnen oft eine ganz besondere Gnade schenkt, dass behinderte Menschen oft in ihrer eigenen Welt oft eine Freude haben, eine Zufriedenheit, die Menschen, die ansonsten gesund sind, ja oft ein Stück weit verloren gegangen ist. Die Gail hat gesagt, ihr verstorbener Ehemann hat gesagt, wenn du mal niedergeschlagen bist, geh einfach zum Jared und verbring ein bisschen Zeit mit ihm. Und wie viel mehr ist es wahr für dich und mich mit dem lebendigen Gott? Wenn du mal ein bisschen niedergeschlagen bist, und auch natürlich nicht nur dann, aber wenn du Zeit verbringst mit dem lebendigen Gott. Und das ist genau das, was wir jetzt übrigens tun im Gottesdienst. Das ist ein Grund, warum es Gottesdienst gibt, um einfach wirklich Zeit zu haben mit dem lebendigen Gott. Und du verbringst Zeit mit Gott selber. Und du darfst ein bisschen von dem schmecken und spüren, wie Gott selber in sich selber liebt und begeistert und Freude und Herzlichkeit ist und wie seine Gnade und Freude und Liebe so richtig überfließt. Und das ist etwas, was wirklich dann auch auf dich Stück für Stück überschwappt. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Gott ist ein kreativer Schöpfer, der seine Liebe und seine Freude, die er in sich hat, wirklich multipliziert. Gott hätte ja auch sagen können, hey, wir sind perfekt zufrieden. Wir müssen das gar nicht erschaffen mit der Welt und mit den Menschen. Das braucht es gar nicht. Aber Gott ist in sich selber so zufrieden, so glücklich, so eine Freude und Liebe, dass er beschlossen hat, lasst uns Menschen schaffen. Wir sehen das im ersten Buch Mose, da heißt es im Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Menschen, die in seiner Gnade, in der Beziehung zu Jesus Christus wirklich voller Liebe und Herzlichkeit sein können und auch mit diesem Gott eine echte, intime Liebesbeziehung haben können. Ist interessant, wenn du Freude hast, wirklich was ganz, ganz toll ist, wie wird diese Freude größer? Wie wird eine Freude, die du hast, wie wird die Freude größer? Ich nehme mal das Beispiel von Musik. Jemand, der musikalisch sehr begabt ist, das ist toll, wenn er oder sie für sich das Instrument spielt oder singt. Aber was noch grandioser ist, ist, wenn diese Person die Musik benutzt, um das auch anderen vorzusingen oder vorzuspielen. Da wird die Freude noch größer. Da wird die Freude multipliziert. Anderes Beispiel, uns hat jemand in Florida Karten geschenkt für SeaWorld und die haben ganz tolle Tiere und machen wirklich tolle Sachen. Da gibt es so, die heißen Orcas, ich habe den deutschen Namen gar nicht gekannt, Orcas, das sind so riesige Wale oder eigentlich, glaube ich, gehören sie zur Gattung der Delfine, aber so riesige Tiere. Und die machen eine Show, wo die wirklich dann diese riesigen Brocken, die springen wirklich dann so richtig aus dem Wasser hoch in die Luft. So hat Gott sie geschaffen, wirklich. Das ist so diese Freude praktisch in der Schöpfung. Stellt euch mal vor, ganz tolle große Tiere und die springen einfach voller Freude aus dem Wasser hoch und haben Spaß. Und was dann auch lustig war, die haben so einen Teil der Show, wo sie so an den Zuschauern entlang schwimmen. Und wenn die mit ihrer Flosse so machen, da kommt so viel Wasser, sind alle pitschepatsche nass. Das heißt, die haben so eine Freude in sich. Und unsere Sophia, die hat mit ihrem Handy dann einige Aufnahmen gemacht von der Delfinshow und auch von den Orcas. Und die könnte jetzt einfach da sitzen und sagen, wow, das war so toll, diese Show mit den Orcas. Super, und sich freuen. Und sie freut sich wirklich. Aber wisst ihr, wie ihre Freude noch größer wird, ist, wenn sie heute, sie hat mir heute Morgen extra gesagt, Papa, ich möchte unbedingt mein Handy mitnehmen. Sie hat ihr Handy dabei, wenn ihr nachher etwas sehen wollt von der Orca-Show oder den Delfinen, sie wird es euch zeigen, wer es möchte. Und ich sage euch, da wird die Freude noch größer. Das heißt, Gott in sich selber hat perfekte Liebe, Freude und Herzlichkeit und Begeisterung, aber er hat beschlossen gesagt, diese Freude und Liebe soll überschwappen. Deswegen hat er die Welt geschaffen, deswegen hat er du und mich geschaffen als Menschen in seinem Bilde. Und jetzt sage ich euch noch eine andere Sache. Es gibt zwei vorherrschende nichtchristlichen Sichtweisen, die letzten Endes total traurig und wenn man es zu Ende denkt, wirklich letzten Endes bestürzend und deprimierend sind. Die erste Sichtweise ist die, dass man sagt, im Grunde genommen, das ist jetzt nicht, was die Bibel sagt, eine nichtchristliche Sichtweise, im Grunde genommen gibt es keinen Schöpfer. Wir bestehen nur aus Atomen. Und es ist halt einfach zufällig so geschehen. Irgendwie ist es so passiert, plötzlich war dann Steffen Müller oder Jens Kiesel da, die Atome sind so rumgeschwirrt und so ist es halt. Das heißt, wenn es irgendwo Liebe gibt, sind es irgendwelche chemischen Prozesse, aber es ist nicht wirklich Liebe. Und letzten Endes ist alles unpersönlich. Oder die zweite, auch hier in München relativ verbreitete Sichtweise, nichtchristliche Sichtweise ist so eine esoterische New Age Sichtweise. Das Denken, naja, das Göttliche und so weiter, Divine Nature ist so überall hier und da in der Natur, finde ich ein bisschen Gott und so weiter, überall so ein bisschen Gott. Aber letzten Endes wird Gott nicht als Person, als persönliches Gegenüber wahrgenommen, verstanden und es bleibt unpersönlich und letzten Endes ist nicht Liebe die Grundlage der Welt des Universums. In dieser nichtchristlichen Sichtweise wird gesagt, naja, wenn du stirbst, dann wirst du halt letzten Endes wieder zu Dünger und das war's dann. Und ich weiß, das ist ganz schön weit verbreitet, aber ich sage euch, es ist letzten Endes, wenn du es durchdenkst, absolut deprimierend. Absolut deprimierend und die christliche, die biblische Sichtweise ist absolut das Gegenteil. Die biblische Sichtweise ist, es gibt einen Schöpfer Gott, einen dreieinigen Gott, durch ihn, Jesus Christus, ist alles entstanden und wenn du an Jesus glaubst, wenn du stirbst, darfst du wissen, du wirst von einem liebenden Vater aufgenommen. Du wirst nicht zu Dünger, du wirst von einem liebenden Vater aufgenommen. Und du wirst in Jesus Christus ewiges Leben haben, ein Leben, das von einer solchen Begeisterung und Intensität erfüllt ist, wie du und ich sie nur so ein bisschen schmecken und erahnen können. Warum? Weil Gott es in seinem Innersten, in seinem Charakter hat. So ist Gott, voller Liebe, Kommunikation, Begeisterung, Interaktion. Und dieser Gott, der hat diese Liebe schon ganz konkret werden lassen, indem sein Sohn Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist, wirklich sein Leben gegeben hat, damit du und ich leben können. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, ich weiß nicht, ob du das schon mal jemals so einfach festgemacht hast, aber ich möchte dich einladen, dich mit Jesus Christus wirklich intensiv zu beschäftigen. Das Johannesevangelium ist ein super Buch dazu, auch in den kommenden Wochen. Beschäftige dich mit dem Johannesevangelium, beschäftige dich mit Jesus Christus. Und wenn du sagst, diesem Jesus Christus möchte ich wirklich mein Leben anvertrauen, dann möchte ich dich einladen, das ganz konkret zu tun. Du kannst es jetzt tun, wenn wir beten. Und ich möchte dich ermutigen, auch im Alltag, auch wenn du schon länger mit Jesus lebst, wirklich immer wieder auf diesen Jesus den Blick zu halten, zu sagen, Herr Jesus Christus, du bist mit mir und du hilfst mir. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du mit jedem hier bist heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass jeder, der hier in diesem Raum ist, das wirklich persönlich erleben, spüren, wissen darf, Herr Jesus Christus, dass du lebendiger Gott bist und dass du gekommen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist, auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, weil du uns durch und durch liebst, weil du für uns bist, weil du in dir selber mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist voller Liebe und Herzlichkeit erfüllt bist. Und so möchte ich dich bitten, Vater, vor diejenigen unter uns, die nie diesen Schritt gemacht haben, wirklich konkret Jesus das Leben anzuvertrauen. Ich möchte dich bitten, dass sie es jetzt in der Stille vor dir tun, wirklich das Leben dir anzubefehlen. Herr Jesus Christus, nimm du den Mist unseres Lebens, unsere Zweifel, unsere Sünden, unsere Dinge, die dir nicht gefallen. Aber Herr Jesus, danke, dass du genau dafür gekommen bist, genau dafür gestorben bist, dass du uns durch dein Blut komplett vergibst, dass du uns reinigst. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass wir als Christen nicht so Langweiler sind, sondern schenk dir doch, dass wir als Christen wirklich in dieser Intensität und Freude und Begeisterung leben, die du wirklich in dir hast. Lass uns in diesem Sinne, Herr Jesus Christus, dir immer ähnlicher werden, zu deiner Freude und Ehre, aber auch zur Freude der Menschen um uns herum, aber auch für uns selber. Wir danken dir, dass du uns dieses Wort auch im Johannesevangelium schenkst. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du auch die nächsten Wochen mit uns bist, dass es wirklich lebendiges Wort ist von dir, das hier in München, hier in Grünwald unser Leben und auch das Leben von anderen Menschen konkret verändert. Schenk Befreiung, schenk Freude. Und schenk du auch, dass die Grundlage des Universums, deine Liebe, immer mehr unseren Alltag prägt. Amen.